Soweit FM. Es ist 12 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Caroline Amme. Den Bauern reicht das beschlossene Entlastungspaket für Landwirte von der Bundesregierung nicht aus. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied hat es heute früh im ZDF kritisiert und weitere Proteste nicht ausgeschlossen. Ein halbes Jahr ist es her, dass Landwirte in ganz Deutschland protestiert haben. Damals hatte ihnen die Bundesregierung quasi als Ausgleich für die Streichung der Agrardieselvergünstigungen, Steuererleichterungen und weniger Bürokratie zugesagt. Gestern nun vermeldete die Ampel, dass man sich auf Maßnahmen geeinigt hat. Laut Agrarminister Özdemir ein starkes Paket. Für Bauernverbandspräsident Ruckwied ist das aber gerade mal ein Päckchen. Er fordert vor dem Bauerntag von der Bundesregierung eine klare Perspektive für die Branche. Diana Kramer, Redaktion. Die NATO hat den Niederländer Mark Rutte zum nächsten Generalsekretär ernannt. Rutte soll Anfang Oktober Nachfolger des Norwegers Jens Stoltenberg werden. Er war zuletzt knapp 14 Jahre Regierungschef der Niederlande. Mehrere Mitgliedstaaten wie Ungarn und Rumänien waren gegen die Personalie. Erst vergangene Woche hatten sie ihren Widerstand gegen den Niederländer aufgegeben. Die Vereinten Nationen haben ihren jährlichen Weltdrogenbericht vorgestellt. Weltweit nehmen fast 300 Millionen Menschen Drogen, 20% mehr als vor 10 Jahren. Den größten Anteil machen Cannabiskonsumenten aus. Die Fachleute warnen vor gefährlichen Trends. Die UNO-Fachleute sind besonders besorgt über den Einbruch des Opiumanbaus in Afghanistan. Eigentlich eine gute Nachricht, aber die Frage ist, was passiert, wenn es deshalb zu Engpässen bei Heroin kommt? Dann könnten Konsumenten zu stärkeren Alternativen greifen. Eine davon heißt Nitazen. Es ist eine künstlich hergestellte Substanz und in einigen europäischen Ländern sind schon Menschen daran gestorben. Um das zu verhindern, fordert das UN-Drogenbüro ein ausreichendes Angebot an Heroinersatzmedikamenten für Suchtkranke. Aus Wien, Albert Otti. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn drohen teurere Tickets und weniger Verbindungen. Grund dafür sind steigende Trassengebühren. Die sollen im nächsten Jahr für den Fernverkehr um knapp 18% ansteigen. Die Bahn hat laut dem Spiegel schon eine Streichliste aufgestellt. Wegfallen sollen demnach unter anderem die Intercity-Linien zwischen Karlsruhe und Leipzig und zwischen Gera und Köln. Außerdem soll das ICE-Angebot nach Stralsund in der Nebensaison ausgedünnt werden. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Im Süden und Südwesten gewittert es teils heftig, später auch in der Mitte. Besonders im Süden kommen unwetterartige Regenmengen runter. Ansonsten gibt's ganz viel Sonnenschein von der Mitte bis in den Norden. Dabei sehr warme 27 bis 32 Grad. Ganz im Süden und an den Küsten etwas kühler. Auch an den nächsten Tagen Gewitter und Unwetter. Dabei bleibt es weiter sehr warm. Das waren die Nachrichten. Hier im Programm bei Byte FM geht es jetzt weiter mit einer Wiederholung der Sendung Das Ehrenwort. Eine Stunde lang beschäftigt sich Leonie Möhring mit dem Thema Glück und spielt dazu die passende Musik. Die Sendung wurde am 27.09.2022 aufgenommen und ist für Freundinnen von Byte FM im Archiv nachzuhören. Hallo, guten Tag alle miteinander und willkommen zu einem neuen Ehrenwort hier auf Byte FM. Und der Begriff, der heute hier im Rampenlicht der Betrachtung stehen soll, ist einer, der schier unzählig viele, ganz individuelle Definitionen zulässt und letztlich aber doch niemand so richtig in Gänze und auf lange Sicht zu wissen scheint, was es eigentlich bedeutet. Nämlich Glück. Für die eine ist es ein Lottogewinn, den anderen die Liebe und manche vielleicht auch nur gute Musik. Und zumindest damit kann ich hoffentlich heute hier dienen, wie zum Beispiel in Form unseres ersten Songs von den Black Keys. Und der heißt schlichtweg Happiness. Ja, und ich heiße schlichtweg Leonie Möhring und freue mich, dass ihr zuhört. If you want. BYTE-FM. Good for me. What makes me miss the way we used to be? I'm freezing cold. It's getting late. Staying around yours feels like it's fate. Wasting time on things I thought were mine. Heaven only knows I need him. One day you are here, the next day you are gone. What's that all about? Where did it all come from? You say I'm the wrong guy. This is what I like. I'm trying to get my life on track. Musiker Alfie Templeman mit Things I Thought Were Mine aus seiner 2020 erschienenen EP Happiness in Liquid Form. Nicht ganz so flüssig läuft es heute beim Aufspüren der Wurzeln des Ehrenwortes Glück. Nach allem, was ich gefunden habe, tauchte das Wort ja erstmalig noch im Gewand des mittelhochdeutschen Gelücke in frühhöfischen Dichtungen auf und stand damals mehr oder weniger noch für Schicksal oder den ganz allgemeinen Ausgang eines Geschehens, ganz gleich, ob zum Guten oder Bösen. Damit trat es anfänglich noch in Konkurrenz zu den Begriffen heil und selig, überholte diese aber bald schon und wurde schließlich zu dem Wort, das am besten den Zustand starker innerer Befriedigung und Freude verkörperte. Im Duden steht, Glück sei eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man den Besitz oder in den Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Beim digitalen Wörterbuch deutscher Sprache hingegen steht als erste Bedeutung zufälliges, überraschendes Zusammentreffen günstiger Umstände in einer Situation, die man selbst nicht beeinflussen kann. Ja, und da geht das Dilemma schon los. Ist es nun selbstgemachtes Glück oder fällt es einem in den Schoß? Tja, dazu kommen wir gleich. Im Englischen ist die Kiste da ein bisschen leichter. Da heißt Glück unter anderem Fortune und das stammt einwandfrei nachweisbar aus dem lateinischen Fortuna, nach der auch die ebenso betitelte Glücks- und Schicksalsgöttin benannt wurde. Küsst sie dich, bist du ein Glückskind. oder auch ganz konkret ein Fortunate Son. Oder ja, du bist es eben nicht, wie die Jungs von Creedence Clearwater Revival, von denen sich Cat Power den gleichnamigen Song lieh. FM. We'll be right back. Nils Herzogenrath, a.k.a. Vomit Heat aus Essen mit Coincidences. Zufälle. Ja, wie wir schon erfahren haben, gehören die ja ganz dicht zum Geflecht der unzähligen Definitionen rund um das Glück. Eine Glückssträhne, eine glückliche Fügung oder ein glückliches Händchen kann man haben, ohne dass man dafür irgendein Talent besitzen oder sich sonderlich anstrengen muss. Mehr Glück als Verstand sozusagen. Über wem Fortunas Füllhorn gerade ausgekippt wird, das scheint seit jeher nur die Göttin selbst zu wissen, die bereits in der frühen Geschichte als sehr wankelmütig und vielschichtig charakterisiert wurde. Bereits zu Beginn des Römischen Reiches, vor allem unter dem König Servus Tullius, wurde sie populärer und ihr wurden tatsächlich auch gleich mal 26 Tempel gewidmet, weil er, also Tullius, als Sohn einer Sklavin nur durch die Gunst angeblich von Fortuna auf den Königsthron gekommen war. Also durch pures Glück. Allerdings ist die Geschichte dieses beliebten Königs mehr Legenden denn Fakten geschmückt, muss man dazu sagen. Na, jedenfalls wurde Fortuna als Staats- und Privatgöttin gefeiert und auch im Mittelalter rief man sie an, wenn man sich nach einer glücklichen Fügung sehnte und die Zukunft vorhersehen wollte. Ich finde es ja irgendwie interessant, dass es in der deutschen Sprache für einen ja so vielschichtigen Begriff wie Glück nur ein einziges Wort gibt. Während meinetwegen im Englischen zumindest zwischen lucky und happy oder im Französischen la bonne chance oder le bonheur unterschieden wird. Das Sanskrit zählt sogar über 10 Begriffe, die Glücksempfindung beinhalten. Man fragt sich, macht das jene, die dieser Sprache mächtig sind, jetzt zu glücklicheren Menschen bzw. AuskennerInnen auf der kleeblattgrünen Seite? Ich weiß nicht. Was sagt denn die gute alte Biologie dazu? Ich meine, von Endorphinen, Oxytocin, Dopamin oder Serotonin hat ja sicherlich jede und jeder schon mal was gehört. Die werden im besten Fall ja bei bestimmten Tätigkeiten freigesetzt. Nicht selten bei jenen, die dem schnöden Überleben unserer Spezies dienen. Also zum Beispiel Essen, Ausruhen oder Sex. Aber beim Sneakerkauf oder einer erfolgreichen Insta-Story? Das ist doch evolutionär gesehen zumindest nicht wirklich sinnstiftend. Tja, und trotzdem können Konsum oder Klicks auch Glücksgefühle erzeugen. Der Mensch kann also scheinbar durch seine komplexe Fähigkeit des bewussten Erlebens die Palette um einiges erweitern. Auch wenn es nicht mehr wie in der Tierwelt einen evolutionsbiologischen Nutzen hat. Das macht unser Leben natürlich ungemein bunt und reich. Aber zuweilen auch verdammt kompliziert und uns manchmal auch zu Deppen, die den unterschiedlichsten Glücks hinterherrennen. Zum Fortunate Fool sozusagen. Und so heißt auch der Track von Starfucker. FM. Knistern dieser 1970 veröffentlichten Platte lässt kleine Glückssprenkler auf dem Gemüt tanzen. Die britische Folksängerin Vashti Bunyan mit I'd Like to Walk Around in Your Mind. Und jetzt kommt eine kleine assoziative Haarnadelkurve, gut festhalten. Dass Leute einem im Kopf rumwandern wollen, ist gewissermaßen auch eine Sache, die mit dem immer größer werdenden Streben des Menschen nach Glück verbunden ist. Denn seit einigen Jahren biegen sich die Regale in den Buchläden geradezu unter der Last von Werken, die alle was wirklich glücklich macht, oder so geht Glück, Supergefühle, denk dich happy oder in 5 Schritten zum glücklichen, erfüllten Leben oder dergleichen heißen. Auch im Netz gibt es unfassbar viele Angebote von sogenannten Coaches, die alle meinen, das Glücksprinzip mit Löffeln gefressen zu haben und nun andere damit füttern zu müssen. Wo ist da eigentlich Paul Watzlawick, wenn man ihn mal braucht? Aber hey, versteh mich nicht falsch, wem und wenn's hilft, ne? Alles gut, ich will da auch gar nicht alles und alle über einen Kamm scheren. Aber ich finde manchmal, dass dieses du kannst alles sein und erreichen, was du willst oder etwas veraltet, alle sind ihres Glückes Schmied, etwas zu exzessiv propagiert wird und bei all dem Subjektivieren dieses Begriffes Glück zusehends verdrängt wird, dass vor allem Chancengleichheit zu einer mehrheitlichen, glücklichen Gesellschaft, gar Welt führt und nicht ein paar Individuen, die sich wie wild optimieren oder tatsächlich das Tellerwäschermärchen wahr werden lassen. Die andere Frage ist natürlich, müssen wir immer alle hochmotiviert, fit, erfolgreich, produktiv und vor allem glücklich sein? Und geht das überhaupt? Ich glaube ja, dass es sich hier wie mit allem verhält. Zu viel Positivismus ist irgendwann auch ungesund und vor allem unrealistisch, weil eben nicht für alle im gleichen Maßen umsetzbar. Natürlich ist es toll, wenn ein Mensch sich seiner Talente und Qualitäten bewusst ist und sie nutzt, auch vielleicht für andere, sich Sachen zutraut, achtsam und dankbar ist und es schafft, sich Hürden, Niederschlägen und Herausforderungen immer wieder zu stellen. Aber wenn man glücklich sein wirklich daran knüpft, dass man lediglich aus seinen eigenen Ressourcen schöpfen muss und somit so tut, als wäre Glück ein allen verfügbares, demokratisches Gut, dann lässt man all die auf der Strecke, die das aus den unterschiedlichsten Gründen nicht schaffen oder nicht schaffen können, Beziehungsweise noch schlimmer eigentlich, man raunt insgeheim sogar selbst schuld. Es entsteht, finde ich, so eine ganz unangenehme Art von Verdienstadel, bei der soziale Ungerechtigkeit selbstverständlich und vor allem als selbstverschuldet angesehen wird. Und das fetzt überhaupt nicht. Finde ich jedenfalls. Aber ihr kennt das ja, das ist auch hier nur mein eigener Gedankenbrei. Erinnert jedenfalls alles ein wenig an den sogenannten American Dream. Und von dem hat auch Lou Reed nachweislich nicht wirklich viel gehalten. Wir hören eine seit 1965 zurückgehaltene und nun im August diesen Jahres aber doch veröffentlichte Demo-Version seines Songs Man of Good Fortune. Man of Good Fortune, words and lyrics, Lou Reed. My dear mother told me an old maid I'd be, unless men of good fortune came courting for me. A doctor, a lawyer, a minister's bride. But if not asked to marry, all alone I would die. An old maid, an old maid, an old maid I'd be, lest men of good fortune came courting for me. She repeated again, unfaithful and ugly are the ways of all men. But a woman's no better than the last man she's known. And if you don't marry, you'll die all alone. An old maid, an old maid I'd be, unless men of good fortune came courting for me. Pretty red dresses with pretty red bows. I learned how to smile, how to curtsy and spin. And my soul was pure, for I was free from sin. And when I was 18, my mother, she died with her heart nearly broken, as I was no man's bride. But men of good fortune, they had not a pea, just town boys and drunkards. Unless men of good fortune came courting for me. God willing, I know the time soon will arrive when a man of of good fortune will stand by my side. With fine carriage and manners for and me to see. FM. Cut it off. Get it out of here. The truth. The truth will set you. Eigentümlicher Projektname, schöner Song, Happiness von dem in Sydney lebenden Musiker Tim Derricourt, aka Swimwear. Und da sind wir auch schon wieder an der Stelle angelangt, an der immer ein Gedicht hier beim Ehrenwort auf BeiteWM kredenzt wird. Und ich wollte erst ein kleines Medley der abertausenden Sprüche und Postkarten-Mantras vorlesen, aber das erscheint mir dann doch irgendwie ja zu miesepetrig zynisch. Bin ich ja gar nicht. Also halte ich es mit einem leichten, lakonischen Gedicht von Heinrich Heine, das ich gefühlt schon ewig kenne und sogar mal auswendig weiß. Das sagt sicherlich auch einiges aus. Anyway, es heißt, das Glück ist eine leichte Dirne. Das Glück ist eine leichte Dirne und weilt nicht gern am selben Ort. Sie streicht das Haar dir von der Stirne, küsst dich rasch und flattert fort. Frau Unglück hat im Gegenteile dich Liebe fest ans Herz gedrückt. Sie sagt, sie habe keine Eile, setzt sich zu dir ans Bett und strickt. Happiness mit Montreal Rock Band Somewhere. Byte FM. Just standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Tell me that's what they say. You're a pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my wings. I'm on my way to find. Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where. I can see my own way home, but I don't like this dark road anymore, and I don't wanna be alone for long. Calexico mit Fortune Teller. Ich persönlich habe mir ja noch nie die Karten legen und meine Zukunft vorhersagen lassen. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen von den Erfahrungen meines Vaters prägen lassen, dem eine Wahrsagerin einst weismachte, dass er mit 35 sterben würde. Und er seither, auch ein halbes Jahrhundert danach, immer noch mit dieser Bürde leben muss. Aber ich bin da auch glücklicherweise nicht ganz so affin für oder ja empfänglich, könnte man sagen. Ich verstehe auch den allergrößten Teil der Glückssymbole hierzulande nicht. Was soll zum Beispiel an einem Fliegenpilz Glück bringen? Raff ich nicht. Oder an einem Schwein mit Kleeblatt auf dem Rücken. Noch schlimmer und glücklicherweise dann aber doch etwas anachronistisch und nicht mehr so in Gebrauch ist dann nur die Hasenpfote, die früher eben als Talisman diente. Ich habe allerdings gelesen, dass die nicht nur echt sein muss, sondern um die glücksbringenden Eigenschaften freizusetzen, es sich außerdem um die hintere linke Pfote handeln muss und der Hase, der sollte am besten bei Vollmond an einem möglichst regnerischen Freitag auf einem Friedhof mit einer silbernen Kugel getötet werden. Außerdem sollte dann noch der, der das arme Tier schlachtet und die Pfote freisetzt sozusagen, schielen. Erst dann bleiben böse Geister oder Zahnschmerzen fern. Na gut. Ich persönlich glaube ja nur das mit den SchornsteinfegerInnen, denn das hat schließlich irgendwie auch Hand und Fuß, da die mit dem Säubern der Schornsteine schon im Mittelalter immerhin dafür gesorgt haben, dass in jedem Haus gekocht und geheizt werden konnte, ohne dass die Hütte dabei in Brand gerät. Da gebe ich der netten Dame in Schwarz bei uns um die Ecke doch immer wieder gern mal die Hand zur Begrüßung, denn she will only bring you happiness. McCluskey. Note to self, be erect by 10:30, be strong, be proud, be able, be charmed. Be extended, be in motion, be at loggerheads with Chris, like Chris was crisp, like Chris was crisp. This woman used to live and bathe and breathe and be murdered. Bathe and breathe and be murdered. Like Chris was cursed, like Chris was cursed. Show yourself. Mit einem Demo mal wieder aus der Versenkung zurückgemeldet, soweit ich weiß. Hier aber mit einem alten Song aus ihrem schönen betitelten Album The Difference Between Me and You Is That I'm Not on Fire. McCluskey. Und damit, ihr Guten, haben wir allmählich das Ende von Das Ehrenwort hier für heute erreicht. Ich wünsche euch natürlich alles Glück der Welt und dass ihr es teilen, somit wieder verdoppeln und vor allem so gut es geht tatsächlich erkennen könnt. Und wenn mal nicht, auch nicht verzagt. In 4 Wochen hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Ansonsten bleibt weiter hier im Programm bei Byte FM. Gute Musik macht schließlich auch glücklich. So auch vielleicht die von Minami Deutsch zum Abschied. Fortune Goodies heißt der Song. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's hübsch. Tschüss. Wiederholung der Sendung Das Ehrenwort. Die Folge war vom 27.09.2022.